sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im März 2015, 4 Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima, beginnen wir unsere Sendung mit EWS, mit den Energiewerken Schönau. Und diese haben eine Kampagne gestartet gegen die Förderung, die finanzielle Förderung des AKW-Baus in Großbritannien. Also es scheint 4 Jahre nach der Kernschmelze in Fukushima alles total normal zu sein, und hiermit beginnen wir unsere Sendung. Dann wollen wir schauen, wer eigentlich zur Bundeswehr geht, und zwar mit der Informationsstelle Militarismus aus Tübingen und ihrer Zeitung Ausdruck. Und dann betrachten wir das Asylrecht, einerseits einen neuen Asylgesetzentwurf, der schon am 5.3. im Bundestag gelesen wird und das nächste Mal am 24.4. behandelt wird, und welche Gesetzesverschärfung, ja regelrechtes Asylunrecht hier geschaffen wird. Das wollen wir euch genauer nahebringen, ehe wir uns mit Frontex und seinen mörderischen Absichten seines Vorsitzenden befassen. Und abschließend wollen wir nach Griechenland schauen. In Griechenland wird nicht nur die Entschädigung für NS-Verbrechen von der BRD gefordert, sondern schlicht und ergreifend auch die Rückzahlung von Zwangsanleihen, die der Nazi-Staat sich unter anderem bei Griechenland genommen hat, um seinen Krieg zu führen, den Zweiten Weltkrieg zu finanzieren. Beginnen wollen wir unsere Sendung mit der Beschwerde der Energiewerke Schönau. Diese sind ein Ökostromlieferant sowie Naturstrom oder Greenpeace Energy, und sie unterstützen mit ihrer Beschwerde die Klage Österreichs gegen die Subventionierung des britischen AKW-Neubaus in Hinkley Point. Und hierzu jetzt einige Hintergründe. Das Atomkraftwerk Hinkley Point befindet sich im britischen Somerset an der Südwestküste Englands. Dort sind heute 2 Reaktorblöcke mit insgesamt ca. 840 Megawatt Leistung in Betrieb. Der Betreiber plant unter dem Namen Hinkley Point C 2 weitere Reaktorblöcke. Die beiden Druckwasserreaktoren sollen gemeinsam eine Leistung von 3260 Megawatt erbringen. Hinter den Neubauplänen steht ein Betreiberkonsortium unter der Führung des französischen Staatskonzerns Électricité de France, EDF, dem außerdem die französische Firma Areva sowie die chinesischen Unternehmen China National Nuclear Corporation und der Guangdong Nuclear Power Corporation Holding angehören. Im März 2013 hat die britische Regierung die Baugenehmigung für die beiden neuen Reaktoren erteilt. Da der AKW-Neubau in Hinkley Point ein wichtiges energiepolitisches Ziel der Regierung unter Premier David Cameron ist, war diese bereit, die EDF bei dem Projekt zu unterstützen. Im Oktober 2013 unterzeichneten die EDF und die britische Regierung einen Vertrag, in dem dem Betreiberkonsortium von Hinkley Point C eine Reihe staatlicher Fördermaßnahmen für den Bau der Reaktoren zugesichert werden. die für den Bau der Reaktoren notwendigen Kredite in Höhe von rund 21,6 Milliarden Euro werden vollständig durch staatliche Bürgschaften abgesichert. Insgesamt werden die Baukosten des Projekts auf ca. 31,2 Milliarden Euro geschätzt. Darüber hinaus wird es eine garantierte Vergütung für den Strom aus Hinkley Point C geben. Mit dieser Preisförderungsmaßnahme sichert die britische Regierung der EDF über 35 Jahre die Abnahme des Atomstroms zu einem bestimmten Preis pro Kilowattstunde zu. Dieser Preis ist nicht fix, sondern wird an die Inflation angepasst, sodass die Vergütung für die EDF über den Förderzeitraum deutlich zunehmen wird. Sollte das Atomkraftwerk Hinkley Point C aufgrund von Marktumständen gedrosselt oder sogar abgeschaltet werden, soll EDF für den entgangenen Ertragsausfall durch Großbritannien finanziell entschädigt werden. Trete dieser Fall ein, müssen die britischen Steuerzahler einspringen und die Entlohnung der EDF sicherstellen. Schließlich soll die Regierung Kamerun der EDF angeblich sogar einen Schutz des Projekts vor bestimmten gesetzlichen oder regulativen Änderungen zugesagt haben. Öffentlich sind hierzu jedoch keine Einzelheiten bekannt. Detaillierte Regelungen über eine mögliche Kostenbeteiligung des EDF an der Entsorgung des entstehenden Atommülls wurden hingegen nicht getroffen. Hierzu gibt es keine Absprachen in dem Vertrag. Diese Fördermaßnahmen sind eine zentrale Voraussetzung für die Machbarkeit des Atomprojekts. Unter den üblichen Marktbedingungen wäre der Neubau der Reaktoren völlig unrentabel. Der Betreiber EDF machte daher in den Verhandlungen mit der britischen Regierung den Bau des AKWs abhängig von der Realisierung der staatlichen Fördermaßnahmen. Eine solche Begünstigung eines einzelnen Projekts muss allerdings von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Grundsätzlich verbietet das europäische Wettbewerbsrecht solche staatlichen Beihilfemaßnahmen. Nur in Ausnahmefällen, etwa wenn die Maßnahmen ein gemeinsames Interesse der EU darstellen, sind sie zulässig. Der zuständige EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia war zunächst nicht der Meinung, dass Hinkley Point C eine solche Ausnahme sein könnte. Noch im März 2014 kam die EU-Kommission in einer Stellungnahme zu dem Schluss, dass die Förderung für das AKW den Wettbewerb erheblich verfälschen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten erheblich beeinträchtigen könnten. Auch der deutsche Energiekommissar Günther Oettinger war skeptisch und nannte die Pläne sowjetisch. Doch nach monatelangen Verhandlungen änderte die Kommission überraschend ihre Meinung. Anfang Oktober entschied die EU-Kommission, dass die britischen Pläne mit dem EU-Beihilferecht vereinbar seien und genehmigte damit die Förderung des AKW-Neubaus. Die Entscheidung fiel dabei denkbar knapp aus. Während die Kommission sonst meist einstimmig entscheidet, wurde die Entscheidung über Hinkley Point mit nur 16 von 28 Stimmen gebilligt. Nötig waren mindestens 15. Höchst pikant war zudem, dass dies eine der letzten Amtshandlungen der scheidenden EU-Kommission war. Nur wenige Wochen nach der Hinkley Point-Entscheidung wurde die neue Kommission und mit ihr eine neue Wettbewerbskommissarin eingesetzt. Die Dänin Margrethe Vestager gilt als wesentlich atomkritischer als ihr Vorgänger. Unter ihr wären die Chancen auf eine Ausnahmegenehmigung für Hinkley Point wohl deutlich geringer gewesen. Der Grund für die plötzliche Kehrtwende der Kommission lässt sich nur schwer erahnen. Vorausgegangen waren ihr zwar geringfügige Nachbesserungen der britischen Regierung an den Förderzusagen, doch diese sind äußerst überschaubar und taugen kaum als Grund für die 180-Grad-Wende der Kommission. So soll EDF für die Bürgschaften nun eine etwas höhere Gebühr zahlen und einen größeren Teil möglicher unerwarteter Gewinne an Großbritannien abgeben. Das Grundprinzip der Atomsubventionen bleibt damit unverändert. Laut einem Bericht des Handelsblattes sollen Angela Merkel und Sigmar Gabriel im Gegenzug für ihr Ja zu den britischen Plänen von der EU-Kommission grünes Licht für die umstrittene Befreiung der deutschen Industrie von der EEG-Umlage bekommen haben. Die Reaktionen der EU-Mitgliedstaaten waren verhalten. Die österreichische Regierung kündigte umgehend an, vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Entscheidung klagen zu wollen. Der sozialdemokratische österreichische Bundeskanzler Werner Faymann sagte, sein Land wolle die Entscheidung auf keinen Fall akzeptieren. Die deutsche Bundesregierung hingegen bleibt untätig. Kurz nach der Kommissionsentscheidung kündigt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums noch an, man werde sich die Entscheidung sehr genau ansehen. Dem folgten jedoch keine weiteren Schritte. Ein Antrag der Grünen im Bundestag, die Bundesrepublik möge sich der Klage Österreichs anschließen oder selbst klagen, wurde mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition abgeschmettert. Während im Vordergrund die politischen Debatten um Hinkley Point C geführt werden, steigen von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet die Kosten für den AKW-Neubau bereits vor dessen Baubeginn dramatisch an. Sprach die britische Regierung zunächst von Gesamtkosten in Höhe von 18 Milliarden Euro, musste sie diese Summe mittlerweile schon auf rund 31 Milliarden Euro korrigieren und damit beinahe eine Verdopplung der Kosten eingestehen. Das Betreiberkonsortium sucht derweil bereits weitere solvente Geldgeber und ist angeblich in Gesprächen mit arabischen Investoren. Damit droht Hinkley Point C ein ähnliches finanzielles Debakel wie bereits dem Reaktorneubauprojekten im finnischen Olkiluoto und im französischen Flamanville. Genau solche Nuklearbaustellen jedoch könnte die EU-Kommission nun erneuten Aufwind verschaffen. Denn mit ihrer Entscheidung zu Hinkley Point C schafft die Kommission einen beispiellosen Präzedenzfall, der geeignet ist, dem Neubau von AKWs in Europa Tür und Tor zu öffnen. Nach dem Vorbild Hinkley Point könnten nun weitere Neubauprojekte in ganz Europa vorangetrieben werden. Leidtragende sind die Bürgerinnen und Bürger, die nicht nur die exorbitanten Kosten, sondern auch die unkalkulierbaren Risiken der Atomtechnologie tragen müssen. Für die EWS Schönau ist die skandalöse Entscheidung der EU-Kommission nicht hinnehmbar. Daher haben die EWS nun Beschwerde bei der neuen Kommission eingereicht und diese aufgefordert, die Entscheidung ihrer Vorgänger rückgängig zu machen und den Beschluss zu Hinkley Point aufzuheben. Das Recht, eine solche Beschwerde einzureichen, hat jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger. Damit können wir die Klage der österreichischen Regierung flankieren und die Entscheidungsträger in Brüssel unter Druck setzen. Wenn sich möglichst viele Menschen der Beschwerde der EWS anschließen und öffentlich die Entscheidung der Kommission angreifen, können wir die skandalöse Atomförderung ins Wanken bringen. Gerade die geänderte politische Situation durch die neue zusammengesetzte Kommission gibt uns dabei eine echte Chance auf Erfolg. Machen Sie mit. Übrigens, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof ist allein Mitgliedstaaten der EU vorbehalten. Daher können weder die EWS als Energieversorger noch Bürgerinnen und Bürger selbst klagen oder sich der Klage Österreichs anschließen. Eine Beschwerde direkt bei der EU-Kommission steht jeder EU-Bürgerin und jedem EU-Bürger offen. Die Beschwerde ist nicht mit Kosten verbunden, bedarf keines Rechtsbeistandes und wird an die Generalsekretärin der EU-Kommission gerichtet. Um diese Klage zu unterstützen, müsst ihr online schauen unter EWS-Schönau mit oeschönau.de. Dies ist die Homepage der Energiewerke Schönau. Die Informationsstelle Militarismus gibt zweimonatig ihr etwa 40-seitiges Heft, ihre Zeitschrift Ausdruck heraus. Und in der Februarausgabe diesen Jahres, die sich mit Forschung und Krieg, Deutschland und die Bundeswehr und dem Pulverfass Mittlerer Osten und Nordafrika befasst, wollen wir euch einen Artikel zu Deutschland und der Bundeswehr vorstellen. Und dieser befasst sich mit der Frage, wer wird Soldat? Zur Motivation von jungen Menschen, Soldaten zu werden und an Kriegseinsätzen teilzunehmen. Die Aussetzung der Wehrpflicht im Juni 2011 hat nicht nur das Rekrutierungsproblem der Bundeswehr verstärkt. Es scheint sich auch jener Trend zu verstärken, dass vor allem solche Menschen sich als Soldat verpflichten, die für sich geringere Chancen auf dem zivilen Arbeitsmarkt sehen. Obwohl das Thema der sozioökonomischen Herkunft der Soldaten sowohl im Militär, in den Medien als auch im Bundestag debattiert wird, werden in Deutschland hierzu, im Gegensatz zu den USA, keine Daten veröffentlicht. Das Thema ist allerdings für die friedenspolitische und antimilitaristische Arbeit zu wichtig, als dass man es aufgrund der fehlenden Datenlage einfach beiseite lassen könnte. Für den vorliegenden Artikel wurden Aussagen von Militärs- und Verteidigungspolitikern, Umfrageergebnisse zur Motivation junger Menschen, zur Bundeswehr zu gehen und aufgrund von Anfragen im Bundestag sporadisch veröffentlichte Daten zusammengetragen. Insgesamt bestätigt sich die Vermutung, dass in den meisten Fällen eine gewisse Perspektivlosigkeit Voraussetzung dafür ist, dass sich jemand als Soldat verpflichtet und damit die Gefahren der zunehmenden Auslandseinsätze auf sich nimmt. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, ZMS, früher Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, führt seit 2004 regelmäßige Umfragen unter 15- bis 24-Jährigen durch, in denen diese zu ihrer Bereitschaft, Soldat zu werden, befragt werden. Die Umfragen dienen der Bundeswehr in erster Linie dazu, ihre Rekrutierungsstrategien zu verbessern. Vor allem die anfangs veröffentlichten Umfragen zeigten, dass ein erheblicher Teil derjenigen, die sich als Soldat bei der Bundeswehr verpflichteten, dies aus Angst vor der Arbeitslosigkeit taten. Die 2005 verabschiedeten Hartz-IV-Gesetze und der durch sie aufgebaute massive Druck, vor allem auch auf junge Arbeitslose, jeden Job anzunehmen, wurde von der Bundeswehr genutzt, um Nachwuchs zu rekrutieren. Die im Dezember 2013 veröffentlichte CMS-Studie untersucht, wie viele Jugendliche sich vorstellen können, eine Mannschaftslaufbahn bei der Bundeswehr einzuschlagen. Die Umfrageergebnisse sind nicht so eindeutig wie noch in den Studien zuvor. Dies liegt vermutlich auch daran, dass Jugendliche heute weniger Angst haben, keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu finden. Dennoch zeigt sich erneut, dass vor allem Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss in Erwägung ziehen, Soldat zu werden. Als Gründe für ein grundsätzliches Interesse an einer Laufbahn bei der Bundeswehr werden in erster Linie gesichertes Einkommen, neues Lernen, Erfahrungen sammeln, sicherer Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz, wenn in der freien Wirtschaft kein Ausbildungsplatz zu finden ist, genannt. Die Auslandseinsätze sind hingegen mit Abstand das wichtigste Argument, kein Soldat zu werden, gefolgt von widerspricht Überzeugungen und andere berufliche Pläne, Zeitverlust. Aus den jüngsten Umfrageergebnissen ergibt sich damit erneut das Bild, das bereits Vorgängerstudien gezeichnet haben. Es zeigt sich, dass die Streitkräfte als Arbeitgeber vor allem für diejenigen in Frage kommen, die geringe sonstige berufliche Chancen besitzen. Umgekehrt verfügen die allermeisten, die für sich eine Tätigkeit in den Streitkräften ausschließen, über ihnen geeigneter erscheinende Möglichkeiten. Die Jugendlichen, die bereits eine Ausbildung oder einen Beruf haben, der ihnen zusagt, entwickeln in der Regel kein Interesse am Soldatenberuf. Zugespitzt formuliert heißt das, wer berufliche Alternativen hat, geht nicht zur Bundeswehr. So beschreiben es Nina Leonard, Dozentin an der Führungsakademie der Bundeswehr, und Heiko Biel, Leiter des Forschungsbereichs Militärsoziologie am ZMS. Nicht nur diejenigen, die sich gegebenenfalls als Soldat verpflichten würden, sondern auch diejenigen, die sich für den freiwilligen Wehrdienst entscheiden, tun dies offenbar weniger, weil sie von der Sinnhaftigkeit eines Militärdienstes überzeugt sind. Sobald sich jedenfalls eine zivile Alternative bietet, springen viele wieder ab. Der freiwillige Wehrdienst, der mit der Aussetzung der Wehrpflicht geschaffen wurde, gilt der Bundeswehr als wichtiges Instrument, um ausreichend Nachwuchs zu gewinnen. Jedes Jahr sollen mehr als 12.000 Freiwillige rekrutiert werden, die sich für 6 bis 23 Monate verpflichten und, anders als Wehrpflichtige, auch in den Auslandseinsatz geschickt werden. Im ersten Jahr des freiwilligen Wehrdienstes bewarben sich noch ausreichend junge Menschen für den Dienst, was allerdings vor allem auf die doppelten Abiturjahrgänge zurückzuführen war. In den darauffolgenden Jahren waren die Bewerberzahlen deutlich geringer. Innerhalb der ersten 6 Monate können die freiwilligen Wehrdienstleistenden die Bundeswehr jederzeit wieder verlassen. Von dieser Möglichkeit machten seit Beginn des Dienstes mehr als 25% Gebrauch. Als Grund für den Abbruch gaben 34% an, zwischenzeitlich eine zivilberufliche Alternative, also zum Beispiel eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz gefunden zu haben. Auch freiwillige Wehrdienstleistende, die die Probezeit schon hinter sich haben, versuchen dem Bericht der Wehrbeauftragten zufolge aus der Bundeswehr auszusteigen, wenn sich ihnen eine Alternative bietet. Am freiwilligen Wehrdienst zeigt sich, wie schwer der Bundeswehr die Rekrutierung von Nachwuchs fällt. Aus diesem Grund hat das Verteidigungsministerium die angestrebte Zahl an freiwilligen Wehrdienstleistenden schon auf 5.000 gesenkt. In der Hoffnung, wenigstens jene Jugendlichen rekrutieren zu können, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind, kooperiert die Bundeswehr seit Jahren eng mit den Arbeitsagenturen. So unterzeichneten die Bundeswehr und die Bundesagentur für Arbeit im Februar 2010 ein Abkommen, in dem sie vereinbarten, durch Optimierung der Kommunikationsmöglichkeiten zwischen der Wehrdienstberatung und den personalwerblichen Zielgruppen über die Bundesagentur die Rahmenbedingungen zur Personalgewinnung für die Bundeswehr zu verbessern. Kurz gesagt, die Arbeitsagenturen sollen die Bundeswehr aktiv bei der Rekrutierung unterstützen. Dazu soll zum einen die Präsenz der Bundeswehr in den Arbeitsagenturen weiter erhöht werden. Zum anderen sollen Angestellte der Arbeitsagenturen von der Bundeswehr im Rekrutieren fortgebildet werden. So besuchten 2014 Mitarbeiter der Arbeitsagenturen in Baden-Württemberg eine Kaserne, um sich hautnah, sogar mit Waffenschau über berufliche Perspektiven, die die Bundeswehr bieten kann, zu informieren. Die enge Kooperation zwischen Bundeswehr und Arbeitsagenturen zeigt sich auch in Personalfragen. So wurde die Kooperationsvereinbarung von Seiten der Bundesagentur von ihrem Chef Frank-Jürgen Weise unterzeichnet, der zum damaligen Zeitpunkt auch Vorsitzender der Strukturkommission der Bundeswehr war, die im Auftrag des Verteidigungsministeriums die Strukturreform der Bundeswehr vorbereiten sollte. Mit der Abschaffung der Wehrpflicht wurden auch die Kreiswehrersatzämter geschlossen und sogenannte Karriereberatungsbüros, 110 ständige und mehr als 200 mobile Büros, eingerichtet. Mindestens in 18 Städten befinden sich die ständigen Karriereberatungsbüros in denselben Gebäuden wie die Arbeitsagenturen. Die mobilen Beratungsbüros bieten regelmäßig Informationsveranstaltungen in den Räumen der Arbeitsagenturen an, die diese dann auch bewerben. Geht es nach dem Willen des Bundespräsidenten Joachim Gauck und der aktuellen Bundesregierung, wird die Bundeswehr in Zukunft noch mehr Soldaten in Kriegseinsätze schicken. Die Frage, warum junge Menschen in diese Kriege ziehen, ist zu wichtig, um ihre Beantwortung alleine der Bundeswehr zu überlassen. Denn, auch wenn Michael Wolfson, ehemals Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München, für seine Aussagen, der Bundeswehr drohe eine Ossifizierung und aus dem Staatsbürger in Uniform werde das Prekariat in Uniform, sowohl vom damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière als auch vom Bundeswehrverband massiv Schelte bekam, besteht im Militär offensichtlich selbst die Sorge, nur noch jene rekrutieren zu können, die in der freien Wirtschaft keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bekommen. Dabei geht es einerseits um die Befürchtung, langfristig nicht genug Soldaten rekrutieren zu können. Es geht der Militärelite aber mit Sicherheit auch um das Ansehen ihres Berufsstandes. Die Befürchtung, es könne am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala eine selektive Wehrpflicht wirksam werden, die insbesondere sozial und wirtschaftlich Schwächere in die Streitkräfte drängt, treibt nicht zuletzt die Militärelite um, die befürchtet, eine solche Entwicklung gefährde ihr soziales Standing. Die Friedens- und antimilitaristische Bewegung weist immer wieder darauf hin, dass die Realität des Soldaten Krieg ist und die Bundeswehr ihr Versprechen vom sicheren Arbeitsplatz nicht hält. Dabei muss die Bewegung enger mit Arbeitsloseninitiativen und anderen Gruppen, die gegen die Prekarisierung in Deutschland kämpfen, zusammenarbeiten. Denn solange es Menschen gibt, die sich als Soldat verpflichten, um der Arbeitslosigkeit und dem Druck durch die Arbeitsagenturen zu entgehen, solange wird es genügend Nachwuchs für die Kriegseinsätze der Bundeswehr geben. Seit Sommer letzten Jahres ist es bekannt, dass nicht nur die Bundesregierung plant, solche Staaten wie Serbien, Bosnien, Mazedonien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, sondern auch insgesamt das Asylrecht extrem verschärfen will, ein regelrechtes Inhaftierungsprogramm vorhat. Und hierzu gibt es einen Aufruf, dagegen zu protestieren, sich dagegen zu wenden. Und dieses ist auch dringend notwendig, da die erste Lesung dieses kommenden Asylunrechtes, was wir hoffentlich doch noch schaffen zu verhindern, bereits stattgefunden hat am 5.3. im Bundestag und die nächste Lesung am 24.4. stattfindet. Und genaueres zu diesem Asylunrecht findet ihr online unter migrationsgesetz.info oder unter stopasyllaw.blogsport.eu. Und diesen Text haben wir übernommen aus dem autonomen Blättchen aus Hannover, das alle 3 Monate erscheint und auch im Infoladen in der Ludwigstraße 37 zu finden ist. Flucht ist kein Verbrechen. Neuen Gesetzentwurf stoppen. Die rassistischen Zustände spitzen sich zu. Während es seit Jahren selbstorganisierte Kämpfe von Geflüchteten und Unterstützerinnen gibt, formieren sich in verschiedenen Städten rassistische Bürgerinitiativen. Angriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten nehmen zu. In der öffentlichen Debatte wird ein Flüchtlingsproblem heraufbeschworen. Das Bundesinnenministerium trägt seinen Teil dazu bei und will nun die rechte Hetze in Gesetzesform gießen. Nächsten 4 Wochen soll die gravierendste Verschärfung des Asyl- und Aufenthaltsrechts seit der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl Anfang der 90er Jahre verabschiedet werden. Und kaum jemand spricht darüber. Durch die geplanten Gesetzesänderungen werden Menschen ohne deutschen Pass weiter kriminalisiert und stigmatisiert. Die willkürliche, schon in der heutigen Praxis fest verankerte Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen Fluchtgründen soll ausgebaut werden. Konkrete solidarische Hilfe würde nahezu unmöglich gemacht. Für die Betroffenen hieße das massenhafte Inhaftierung, Ausweitung von Arbeitsverboten, Leistungskürzung sowie ausweglose Kettenduldung anstatt eines dauerhaften Bleiberechts. Noch ist es möglich, dass eine breite Bewegung das rassistische Vorhaben zu Fall bringen kann. Wir wollen mit diesem Aufruf die fatalen Konsequenzen dieses Gesetzesentwurfs bekannt machen und rufen zu einem breiten Widerstand auf. Werdet jetzt aktiv. Das sind die schwerwiegendsten Auswirkungen. Erstens. Kriminalisierung und Masseninhaftierung von Asylsuchenden. Das geplante Gesetz soll definieren, was eine erhebliche Fluchtgefahr ist. Dabei wird diese sehr breit definiert. Im Ergebnis fallen dann alle Personen darunter, die auf ihrem Weg in die BRD in einem anderen EU-Staat offiziell registriert wurden. Da es fast nicht möglich ist, in die BRD zu flüchten, ohne einen anderen EU-Staaten zu durqueren, trifft dies derzeit auf 2/3 aller Asylsuchenden zu. Zusammengenommen mit den bisherigen Haftgründen können de facto alle Geflüchtete inhaftiert werden. Mit dem Gesetzesvorhaben wird Flucht zu einem Verbrechen gemacht und Inhaftierung zur Regel. Zweitens. Generelle Unterstellung des Sozialhilfebetrugs für abgelehnte Asylsuchende. Nach dem Gesetzentwurf wird Geflüchteten, deren Asylanträge als offensichtlich unbegründet, unbeachtlich oder unzulässig abgelehnt werden, pauschal Sozialhilfebetrug vorgeworfen. Dabei wird ein Asylantrag beispielsweise schon dann als offensichtlich unbegründet abgelehnt, wenn er nicht fristgerecht gestellt wurde. Welche Personengruppen aus welchen Staaten im Asylverfahren anerkannt werden und welche nicht, unterliegt ohnehin weitgehend politischen Entscheidungen. Das wurde zuletzt mehr als deutlich bei der Vorgabe des Bundesministeriums des Innern, die Asylanträge aus Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, den neuen sicheren Herkunftsstaaten, generell abzulehnen. Dies geschah, obwohl eine Verfolgung von Roma in Südosteuropa erwiesen ist. Hier setzt das Ministerium fest, wer erwünscht ist und wer nicht. Dabei muss klar sein, ein abgelehnter Asylantrag bedeutet nicht, dass die Betroffenen gefahrlos in ihre Heimatländer zurückkehren können. Die Ablehnung eines Asylantrags bedeutet lediglich, dass der deutsche Staat die Fluchtgründe der Betroffenen nicht anerkennt. Mit der Unterstellung des Sozialleistungsbetrugs rechtfertigt das Bundesministerium des Innern weitere Beschränkungen, so sollen Arbeitsverbote, Leistungskürzungen, Einreise- und Aufenthaltsverbote damit einhergehen. Drittens, mehr Kettenduldung, weniger Bleiberecht. Eine Duldung ist kein Aufenthaltsstatus. Sie verschließt den Zugang zu grundlegenden Menschenrechten wie Arbeit und normale Gesundheitsversorgung. Außerdem müssen die Betroffenen dauerhaft in der Angst leben, bald abgeschoben zu werden. Das betrifft Personen, die keinen Pass haben oder bei denen eine Abschiebung nach Ablehnung ihres Asylantrags faktisch nicht möglich ist, etwa weil sie unter einer schweren Erkrankung leiden und dies von deutschen Gerichten anerkannt wurde. Bisherige Möglichkeiten, nach einer gewissen Zeit einen Aufenthaltsstatus zu erwerben, entfallen. Diese Personen würden auch nicht von der geplanten Bleiberechtsregelung profitieren. Mit den Plänen des Bundesministeriums des Innern werden geduldete Personen, selbst wenn sie langfristig in der BRD leben, dauerhaft entrechtet. Durch die Erweiterung des Aufenthaltsverbotes werden Menschen wieder langfristig in der Duldung gefangen gehalten. Viertens, bei der Ausweisung. Menschenrechte werden zum Privatinteresse degradiert. Der Gesetzentwurf ist Ausdruck eines gravierenden Rechtsruckes auch in der Debatte um Menschen ohne deutschen Pass und macht einmal mehr deutlich, dass vor dem Gesetz in der BRD eben nicht alle gleich sind. Schon jetzt werden Menschen ohne deutschen Pass juristisch doppelt bestraft. Neben den für alle geltenden strafrechtlichen Maßnahmen droht ihnen zusätzlich die Ausweisung. Bei der Frage, ob Menschen nach einer Verurteilung abgeschoben werden, führt das Bundesministerium des Innern die Abschiebung stets als das öffentliche Interesse an, während das Verbleiben der Betroffenen in Deutschland zum Privatinteresse herabgestuft wird. Damit setzt das Bundesministerium des Innern zum einen voraus, dass die deutsche Öffentlichkeit kein anderes Interesse hat, als möglichst viele Personen auszuweisen und drückt eine rassistische Haltung als öffentliches Interesse in die Mitte der Gesellschaft. Zum anderen werden völkerrechtlich geschützte Menschenrechte wie der Schutz der Familie, sozialer Bindungen oder die körperliche Unversehrtheit zum Privatinteresse degradiert. Der Schutz dieser grundlegenden Rechte muss von öffentlichem Interesse sein und verteidigt werden. Flucht ist und bleibt kein Verbrechen. Mit den geplanten Änderungen werden die wenigen Lücken und Freiräume des Asyl- und Aufenthaltsrechts weiter geschlossen. Während die EU sich nach außen militärisch immer weiter abschottet, soll nun auch die Abschottung nach innen perfektioniert werden. Die bestehenden Möglichkeiten der Solidarität in Form von Kirchenasyl, rechtlicher Beratung und konkreter Unterstützung sowie selbstorganisierte Kämpfe werden fast unmöglich, wenn Betroffene sofort inhaftiert werden. Wir fordern alle auf, breiten und vielfältigen Widerstand gegen die geplanten Änderungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts zu organisieren. Aktivitäten können festgehalten und veröffentlicht werden unter migrationsgesetz.info. Dies ist ein Teil einer Kampagne der Karawane München, um breiten Widerstand zu dokumentieren. Eure AG Flucht ist kein Verbrechen Bremen. Analyse und Kritik von Mitte Februar habe einen Text, einen Bericht über Frontex veröffentlicht. Dieser heißt Pushback Frontex und welche Unmenschlichkeiten da Frontex zu verantworten hat oder fordert auch von Staaten. Darüber berichten wir euch jetzt. Pushback Frontex. Unter diesem Motto fordert eine Kampagne die Abschaffung der Grenzschutzagentur. Kurz vor Ende des letzten Jahres beherrschten zwei Geisterschiffe die Schlagzeilen. Die Frachtschiffe Isardin und Blue Sky M waren führerlos mit jeweils mehreren hundert Flüchtlingen an Bord vor der Küste Italiens aufgegriffen worden. Das unter der Flagge des Sierra Leones fahrende Schiff Isardin trieb am 26. Dezember mit 450 Migrantinnen aus Syrien vor der Küste Italiens und wurde von einem Schiff der Frontex-Mission Triton in einen Hafen Kalabriens gebracht. Zwei Tage vorher wurden 796 Flüchtlinge von dem Frachter Blue Sky M vor Süditalien gerettet. Er fuhr mit Autopilot und war 5 Tage zuvor noch vor der türkischen Küste gekreist, um Passagiere einzusammeln, dann Richtung Westen zu fahren. Bereits Mitte Dezember 2014 hatte die italienische Marine einen Frachter mit 850 Flüchtlingen an Bord nach Sizilien abgeschleppt. Für die EU-Grenzschutzagentur Frontex sind die Geisterschiffe ein weiterer willkommener Beweis für die ansteigende Skrupellosigkeit krimineller Schleuserbanden. Sämtliche Medien übernahmen einhellig ihre Empörung über den neuen Grad der Grausamkeit, mit dem Schleuser die Flüchtlinge auf den Frachtern ohne Treibstoff und Co. zurückgelassen hätten und damit riskierten, dass die Schiffe mit anderen Booten zusammenstoßen oder auf Felsen auflaufen würden. Doch der Diskurs um die Geisterschiffe, mit denen Schleuserbanden bewusst die Gefahr für Leib und Leben von Flüchtlingen in Kauf nehmen und zugleich riesige Gewinne machen, lenkt ab von der eigentlich nötigen Diskussion um Fluchtursachen und eine zu verändernde Flüchtlingspolitik. So ist nicht nur die Bezeichnung Geisterschiff unpassend, denn die Fluchttransporte werden zwar ohne Steuermann aufgefunden, sind jedoch bei weitem nicht verlassen, wie die Bezeichnung suggeriert, haben sie doch stets hunderte von Menschen an Bord, die in Hoffnung auf ein besseres Leben dem Krieg entfliehen. Zudem zwingt erst die Kriminalisierung als Schleuser die Schiffscrew dazu, beim Nähern der italienischen Küste in der Menschenmenge unterzutauchen oder das Schiff gar ganz zu verlassen. Auch sind die großen Frachter ja nicht unsichtbar, sondern weithin sichtbar, müssen daher nicht fürchten, auf dem gut überwachten Meer übersehen zu werden oder gar unbemerkt die Küste Italiens zu rammen. Sie werden schneller entdeckt und daher eher gerettet als kleine, auf dem Meer treibende Boote. So profitiert vom Diskurs um die Geisterschiffe, vor allem Frontex, mit der weiteren Legitimation ihrer Operation Triton und der Kriminalisierung von Schleusern. Verantwortlich für den tausendfachen Tod auf See sind jedoch nicht professionelle Fluchthelfer, sondern zuallererst das EU-Grenzregime und dessen treibende Kraft Frontex. Wären die Grenzen offen und nicht hoch gesichert und könnten Flüchtlinge sich gewöhnliche Fähr- und Flugtickets kaufen und damit so sicher und kostengünstig wie Touristinnen reisen, wäre das Sterben auf See schon morgen Geschichte und Schleuserbanden wären arbeitslos. Zwar sind die als Fluchttransporter genutzte Fracht- und Handelsschiffe aufgrund ihres oft hohen Alters nicht ausreichend sicher, doch ist für Flüchtlinge die Überfahrt in kleinen Booten seit dem Ende der Operation Mare Nostrum ungleich gefährlicher. Mare Nostrum, das Seenotrettungsprogramm der italienischen Marine, war nach dem Bootsunglück vor Lampedusa im Oktober 2013 ins Leben gerufen worden. In seiner Laufzeit wurden im zentralen Mittelmeer mehr als 170.000 Boat People gerettet. Es wurde Ende Oktober 2014 offiziell eingestellt und durch die Operation Triton der EU-Grenzschutzagentur Frontex ersetzt. Deren 25 Schiffe und 9 Flugzeuge sollen, geht es nach Frontex, nur noch in der engen 30-Meilen-Zone vor der italienischen Küste fahren. Bislang können sie von der italienischen Seenotrettung zur Unterstützung von Einsätzen bis hin zur libyschen Küste angefordert werden. Seit November, dem Beginn der Triton-Mission, kamen über 16.000 Boat People in Italien an. Zu viele für Klaus Röster. Der Deutsche ist seit 2008 bei Frontex als Direktor für die Abteilung Einsatzangelegenheiten tätig und fordert in einem Brief vom 9. Dezember 2014 das italienische Innenministerium auf, die italienischen Rettungen einzustellen. Die Schiffe von Marine und Küstenwache dürften nicht außerhalb des operativen Gebiets von Triton fahren, um dort Booten in Seenot Hilfe zu leisten. Derartige Anweisungen entsprechen nicht dem operativen Plan von Frontex. Nicht jedem SOS-Ruf sei zu folgen, allein schon aufgrund der Kosten. Röster verweist zudem auf die Antwortung der libyschen Küstenwache, die aber real wegen der dortigen kriegerischen Auseinandersetzung nicht mehr existiert. Im Klartext heißt das: Mit Klaus Rössler wurde an höchster Stelle der EU-Agentur direkt dazu aufgerufen, Menschen einfach sterben zu lassen. Frontex führt offiziell seit 2005 für das EU-Grenzregime Operationen an See- und Landgrenzen durch und ist auch innerhalb von Staaten tätig, wie zuletzt mit der Kontroll- und Festnahmeaktion Mos Maiorum. Die inzwischen für ihre aggressive Abschreckungspolitik berüchtigte EU-Institution Frontex ist maßgeblich am Grenzüberwachungssystem Eurosur beteiligt und auch für die Koordination und Ausbildung des Grenzschutzes zuständig. Das schlechte Image veranlasste Frontex vor einigen Jahren zur Einrichtung eines beratenden Gremiums, das unter anderem mit Menschenrechtsorganisationen und Institutionen wie Amnesty International und Caritas besetzt ist. 10 Jahre Frontex. Kein Grund zum Feiern. Seinen schlechten Ruf aufzupolieren soll Frontex nicht gelingen. Die zentrale Rolle der Grenzschutzagentur beim Sterbenlassen auf See und speziell ihre Versuche unter der Ägide von Klaus Rössler, die Rettung der italienischen Marine und Küstenwache zu verhindern, nehmen jetzt verschiedene antirassistische Initiativen und Netzwerke in den Fokus. Pünktlich zum 10. Geburtstag von Frontex fordert eine transnationale Kampagne unter dem Motto Pushback Frontex deren Abschaffung und stattdessen Bewegungsfreiheit für alle und überall. Erfahrungen aus erster Hand steuert das Alarmphone-Projekt von Watch the Meat bei. Es konnte in einem halben Jahr Einsatz bereits bei mehreren Booten in Seenot intervenieren und dies publik machen. Die griechische Regierung verlangt vernünftigerweise Rückzahlungen von der Bundesrepublik Deutschland, die gerade die neue griechische Regierung mit Verschuldungs... das ist doch Quatsch so. Während der... neuen griechischen Regierung gedroht wird aus dem... Der Bundesregierung will der entschädigungspolitische Schlussstrich nicht gelingen. 1965 zum ersten Mal programmatisch verkündet, dann über Jahrzehnte einen Mantra gleich wiederholt, schließlich nach dem Ende der Kontroverse über die Entschädigung für NS-Zwangsarbeit im Jahr 2000 mit Nachdruck erneuert, eskaliert der Streit über die deutsche Entschädigungs- und Reparationsverweigerung erneut. Wie bereits häufiger in den letzten Jahren stehen Forderungen aus Griechenland im Mittelpunkt. Allerdings hat sich ihr Schwerpunkt verschoben. Ging es bisher vor allem um die Rechte der Massakeropfer und ihrer Nachfahren aus Distomo oder um das internationale Klagerecht gegen Verbrechen gegen die Menschheit, so wird aktuell vor allem um die Rückzahlung einer den Griechen in der NS-Zeit auferlegten Zwangsanleihe gestritten. Die Ursache hierfür liegt in ihrer juristischen Besonderheit. Nach den osteuropäischen Staaten war Griechenland das während der NS-Zeit am meisten ausgeplünderte und zerstörte Land. Neben den Kriegszerstörungen und dem Abtransport seiner wirtschaftlichen Produkte nach Deutschland musste es zum Beispiel nicht nur die Kosten der NS-Besatzung, sondern auch kriegsrelevante Strukturprogramme wie den Ausbau Kretas zur Zentrale für die Beherrschung des Mittelmeers oder die Versorgung der deutschen Truppen in Afrika finanzieren. Weil dies seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit überstieg, waren Hungersnot, aber auch die Zerstörung der griechischen Währung die Folge. Den Deutschen war die wirtschaftliche Misere nicht gleichgültig, weil sie am Fortbestand des Systems zur Finanzierung ihrer Kriegsführung interessiert waren. Es war deshalb nicht Schonung, sondern Taktik, wenn sie ergänzende wirtschaftliche und finanzielle Strukturelemente einführten. Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk im Juli 1942. Ziel muss sein, ein Höchstmaß an wirtschaftlichen Leistungen aus diesen Ländern herauszuholen, ohne dadurch die finanzwirtschaftliche Ordnung zu zerstören. Als im März 1942 die von Griechenland zu zahlenden Besatzungskosten neu geregelt wurden, verpflichtete man deshalb die griechische Regierung, nicht nur einen monatlichen Sockelbetrag, sondern auch darüber hinausgehende militärische Kosten zu tragen. Zur Sicherstellung dieser Zahlungen mussten sie bei der Bank von Griechenland einen laufenden Kredit beantragen. Das Geld wurde jedoch nicht an sie, sondern auf Sonderkonten der Besatzungsmächte, zu denen neben Deutschland auch Italien gehörte, überwiesen und diese entsprechend belastet. Hierfür richtete die Bank die Konten Sonderkonto, Sonderkonto 1 und Sonderkonto 2 ein. Um den Rückzahlungsverpflichtungen nicht strikt unterworfen zu sein, ließ sich Deutschland eine unbegrenzte Kreditlinie einräumen. Nach Berechnung des Rechtsanwaltes Anestis Nessou, Griechenland 1941 bis 1944, beliefen sich die Besatzungskosten insgesamt auf 3,5 Milliarden Drachmen, wobei gut 2,4 Milliarden als Sockelbetrag und 1,06 Milliarden als Kredit gezahlt wurden. Hiervon zahlte Deutschland über die Sonderkonten 1 und 2 rund 760 Millionen Drachmen zurück. Die Zahlen sind nicht inflationsbereinigt. Die Umrechnung ist wegen der damals galoppierenden Inflation schwierig. Die deutsche Wirtschaftsabteilung in Athen errechnete jedoch auf dieser Grundlage als von Griechenland gezahlte Gesamtkosten 786,5 Millionen Reichsmark, während die Reichshauptkasse und die Verrechnungskasse für die Zeit bis Ende 1943 auf die weit höhere Summe von 3,8 Milliarden Reichsmark kamen. Heute werden als Wert der Anleihe 476 Millionen Reichsmark angegeben. Das ergibt je nach Verzinsungssatz einen heute noch ausstehenden Betrag von 8,25 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags bis 11 Milliarden Euro griechische Regierungskommission. Die Bundesregierung reagierte auf die Rückzahlungsforderung, zuletzt im Rahmen einer kleinen Anfrage der Linksfraktion, in bekannter Manier. Grundsätzlich seien Reparationsforderungen obsolet, weil sie sich nach all den Jahren überholt hätten. Im Detail wird auf den 2+4-Vertrag 1990 verwiesen, der Deutschland als die Nachkriegszeit abschließender Vertrag nicht zur Begleichung der im Londoner Schuldenabkommen gestundeten Reparationsleistungen verpflichtete. Außerdem habe Griechenland diesem Vertrag insofern zugestimmt und damit eigene Reparationsforderungen aufgegeben, als es im Rahmen der KSZE 1990 die Charta von Paris unterzeichnet habe, in der die relevante Passage lautet, man nehme vom 2+4-Vertrag mit großer Genugtuung Kenntnis und begrüße aufrichtig, dass sich das deutsche Volk in einem Staat zusammengeschlossen habe. Natürlich fehlt auch der Bezug auf den deutsch-griechischen Vertrag vom März 1960 nicht. Man halte die Frage der Wiedergutmachung von NS-Unrecht für abschließend geregelt. Sehen wir davon ab, dass es im Völkerrecht kein Verfallsdatum für Reparationsforderungen gibt und die Behauptung der Bundesregierung, nach all den Jahren hätten entsprechende Forderungen ihre Berechtigung verloren, das Credo einer politischen Kaste ist, die bei anderer Gelegenheit keine Skrupel hat zu behaupten, Wiedergutmachung sei von ihresgleichen immer als vornehme Pflicht begriffen worden. Das ist Staatsideologie. Doch ist bemerkenswert, wie arrogant sie begründet wird. Denn wie kann man beim deutsch-griechischen Abkommen jenen als Teil des Vertrags deklarierten Notenwechsel unterschlagen, indem die griechische Regierung explizit erklärt, dass sie sich weitere Forderungen, weil in diesem Zusammenhang eben nicht geregelt, vorbehält? Was den 2+4-Vertrag betrifft, so erschließt sich nicht, weshalb die Ausklammerung einer Frage bei einer Konferenz ihre Nichtigkeit zur Folge haben soll, zumal alten Gläubigern gegenüber, die nicht anwesend waren und auch nicht gefragt wurden. Eine solche Argumentation scheint selbst der Bundesregierung etwas kühn. Deshalb versucht sie mit dem Verweis auf Griechenlands Billigung der Charta von Paris einen nachträglichen Forderungsverzicht zu konstruieren. Doch dass eine Kenntnisnahme, die zudem auf eine aufrichtige Begrüßung des Umstands zielte, dass Ost- und Westdeutsche nun in einem Staat leben, den Verzicht auf Reparationsansprüche zur Folge haben sollte, haben die Griechen selber offensichtlich nicht einmal bemerkt. Denn sonst wäre ihre massive Einforderung ausstehender Leistungen in den folgenden Jahren nicht zu erklären. Wie in der skizzierten Grundargumentation agiert die Bundesregierung auch im Fall der Zwangsanleihe ohne jede Reflexion. Ohne weiteres will sie dieses Problem dem Thema Reparationen zuschlagen. Doch kommen selbst Mitarbeiter des dem Bundestag zugeordneten wissenschaftlichen Dienstes zu einer differenzierten Schlussfolgerung. Sie halten es für möglich, dass die den Deutschen damals eingeräumte Kreditlinie als zivilrechtliche Schuld betrachtet und entsprechend behandelt werden muss. Sie wäre folglich gegenüber dem deutschen Staat einklagbar. Doch vor einer solchen Konfrontation sind die bisherigen griechischen Regierungen in ähnlichen Situationen zurückgeschreckt. Die Politik der Tsipras-Regierung jedoch erweckt den Eindruck, als sei man jetzt dazu bereit. Damit zeigt sich, dass die NS-Zwangsanleihe zu einem Schwachpunkt im Bollwerk der deutschen Entschädigungsverweigerung geworden ist. Das war der linke Medienspiegel im März. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de. Und tschüss.